Statt Probleme sachlich zu besprechen, werden Gespräche über bestimmte Themen regelmäßig durch verschiedene Einflüsse verzerrt. In den vergangenen Jahren habe ich eine Vielzahl an Debatten und Diskussionen verfolgt, in denen ergründet werden sollte, ob der Islam einen Nährboden für Terror und Radikalisierung bietet. Leider musste ich feststellen, dass es kaum einen Mehrwert hat, mehr als eine dieser Gesprächsrunden anzuschauen. Denn bevor man über die eigentlichen Probleme reden kann, tauchen immer wieder die gleichen Muster auf, die sich so sehr ähneln, dass man meinen könnte, es gäbe einen Fehler in der Matrix. Gehen wir mal ein paar immer wiederkehrende Punkte durch. Eingeleitet wird meist mit den Worten: Den Islam gibt es nicht. Oh super, da wird direkt zu Beginn eine Rauchgranate geworfen, als würde man eine Runde Counter-Strike auf DEDAS 2 spielen. Und im Prinzip kann man fast jedes Gespräch mit so einer semantischen Nebelkerze beginnen. Deutsche haben hohes Vertrauen in Nachrichten. Die Deutschen gibt es nicht. Schützt das Christentum vor Abschiebung? Das Christentum gibt es nicht. DRK, Ortsverein Rinteln zufrieden. 142 Blutspender trotz Sommerhitze und Verkehrschaos. Den Ortsverein Rinteln gibt es nicht. Als wäre nicht jedem klar, dass es innerhalb einer Gruppierung einen gewissen Grad an Heterogenität gibt. Für eine inhaltliche Auseinandersetzung ist es zumindest definitiv anstrengend, wenn so gut wie jedes Gespräch zu diesem Thema direkt mit einer sprachlichen Haarspalterei beginnt. Die meisten, die den Islam kritisieren, haben den Koran gar nicht gelesen. Stimmt, aber ich kann auch einen Kuchen kritisieren, wenn er mir nicht schmeckt, obwohl ich das Rezept nicht gelesen habe. Es gibt verschiedene Suren, die ganz klar kriegerisch und frauenfeindlich sind und sich gegen Ungläubige richten. Das ist ein einfacher Fakt, der zumeist damit entschärft werden soll, dass man sie im Kontext sehen muss, es sich um einen Übersetzungsfehler handelt oder man hier einfach gezielt die paar kritischen Stellen rausgesucht hat, aber generell eine Friedensbotschaft vermittelt wird. Besonders der letzte Punkt ist natürlich etwas knuffig, da man selbstverständlich genau diese kritischen Stellen beleuchten möchte, um ein Problem anzugehen. Es herrscht sicher keine Monokausalität, aber es ist ebenso recht unwahrscheinlich, dass es bloßer Zufall sein soll, dass junge Menschen sich eher durch islamische Lehren radikalisieren lassen als durch Harry Potter Bücher. Die Sozialisierung, durch die der Koran als heilig und unangreifbar empfunden wird und viele Gläubige eine Kritik als persönlichen Angriff empfinden, stellt hier in Verbindung mit dem Inhalt der Schriften sicher eines der größten Probleme dar. Denn durch die starke emotionale Bindung wird eine sachliche, inhaltliche Auseinandersetzung potenziell erschwert. Im Christentum gibt es auch Stellen, in denen die Sexualität unterdrückt wird, die Kreuzzüge waren auch blutig. Und genau so gewinnt man am schnellsten den Relativierungs-Jackpot mit dem guten alten Problem B. Ja, man kann auch Kritik am Christentum üben. Nur ist das gerade eben nicht das Thema. Es ist in etwa so, als hätte ich etwas geklaut, würde vor dem Richter sitzen und sagen: Ja, gut, aber jemand anderes hat noch viel mehr geklaut als ich. Sind wir nicht alle irgendwo Diebe? Würde diese Verteidigungsstrategie sonderlich gut funktionieren? Na, vermutlich nicht. Aber besonders gläubigen Christen wird so vielleicht nochmal ins Gewissen geredet, damit sie nicht zu streng mit ihrer Kritik sind und sich denken: Okay, wir haben alle unsere Fehler. Jedoch ist das natürlich nicht der richtige Ansatz, denn das schlechte Verhalten von anderen macht man eigenes nur relativ, aber nicht absolut besser. Die meisten Muslime sind friedlich, man sollte nicht alle unter Generalverdacht stellen. Hashtag not all. Ein klassischer weiterer Non-Point und ich werde an der Stelle nicht müde, ein Zitat von Hamid Abdel Samad heranzuziehen. Die Mehrheit ist irrelevant, wenn sie untätig ist. Unsachliche Hexenjagden helfen natürlich niemanden. Nach dem Amoklauf von Erfurt galt man als Counter-Strike-Spieler in bestimmten Kreisen auch als Serienkiller in Spe. In diesem Fall wurde das Verdachtsmoment nicht bestätigt. Wird aber tatsächlich ein Zusammenhang nachgewiesen, wie beispielsweise der Einfluss von Betrunkenheit auf die Fahrtüchtigkeit einer Person, hilft es nicht zu sagen: Die meisten Betrunkenen bauen keine tödlichen Unfälle. Man sollte nicht alle unter Generalverdacht stellen. Voreilige Schlüsse und reflexartige Verteidigungen sieht man leider immer wieder und beides führt zu nichts. Im Gegensatz dazu können steile Thesen von Kolamayam Hübsch vielleicht einen wertvollen Gesprächsbeitrag liefern. Der Prophet Mohammed war der erste Feminist. Dabei ist es schon ziemlich wichtig, eine ehrliche, nicht tabuisierte Diskussion zu führen, die uns auch mittelfristig voranbringt. Denn wenn man nicht miteinander reden kann, fängt man irgendwann an, gegeneinander zu kämpfen. Es ist schon anstrengend mit anzusehen, wie oft sich hier in Polit-Talk-Shows und auch in privaten Gesprächen seit Jahren im Kreis gedreht wird. Zumindest sollte man doch langsam damit anfangen, mit Kritik offen umzugehen, statt in eine permanente Abwehrhaltung zu driften. Denn so läuft man Gefahr, dass sich die Lage nicht ändert und wenn wir Pech haben, entwickelt sich daraus eine Art Kulturkampf, bei dem sich nach immer mehr Terroranschlägen auch eine Gegenseite radikalisiert, die undifferenziert anfängt, sämtliche Moslems gewalttätig zu bekämpfen, was zu Chaos und einer Lose-Lose-Situation führen würde. Aber im Gegensatz zu satanistischen Graffiti-Künstlern möchte ich hier natürlich auch nicht den Teufel an die Wand malen. Mit dem Hashtag Nicht mit uns und der Demo in Köln hatte man eigentlich eine gute Idee, um ein richtiges Zeichen zu setzen. Leider blieb der erhoffte Erfolg der Demonstration aus, was offen gesagt schon recht enttäuschend ist. Bleibt zu hoffen, dass solche Aktionen in Zukunft öfter stattfinden und sie dann zahlreicher besucht werden. Und dass wir zielgerichtete Diskussionen führen können, bei denen nicht ständig auf Nebenschauplätze verwiesen wird. Also Freunde, bleibt logisch. Ende des Videos. Wieder eine gute Gelegenheit, mich bei meinen Patreons zu bedanken. The SlickOFI ist neu dazugekommen. Willkommen an Bord. Deine Unterstützung und die der anderen Patreons hilft mir bei der Arbeit an den Videos wirklich sehr. Vielen Dank nochmal dafür.